欢迎收听 täglicher Apfel 每日一苹果，德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Hey Maximilian, hast du am Wochenende Zeit? Ich möchte mein Wohnzimmer neu streichen. Klar, Lukas. Eine Renovierung macht zwar viel Arbeit, aber es lohnt sich am Ende immer. Das stimmt. Hast du eigentlich schon das ganze Werkzeug, das man dafür braucht? Einiges habe ich im Keller. Aber du musst noch einen großen Farbeimer und etwas zum Abdecken der Möbel besorgen. Gute Idee. Kannst du mir vielleicht auch deine Leiter ausleihen? Meine ist leider kaputt. Kein Problem. Die Vorbereitung ist sowieso am wichtigsten. Wir müssen die Wand erst gründlich sauber machen, damit die Farbe gut hält. Ich hoffe, das Ganze wird nicht zu anstrengend für uns. Ach was, wenn wir zusammenarbeiten, sind wir schnell fertig. Ich helfe dir gerne bei deinem Projekt. 刚才的对话很实用，我们来看看细节。第一句提到再次粉刷，动词是 streichen。 没错，接着提到房屋装修 die Renovierung。 这虽然很辛苦，但成果总是很值得的。 装修需要各式各样的工具 das Werkzeug， 还有油漆桶 der Farbeimer， 以及用来遮盖家具的材料，动词是 abdecken。 对了，还需要去购买或准备，动词用 besorgen。 对话中 Lukas 还想借梯子 die Leiter， 动词介入是 ausleihen。 接下来这句很要紧，提到准备工作 die Vorbereitung， 要先清理墙壁 die Wand， 这里用到一个目的子句的连接词 damit， 没错，原文说 damit die Farbe gut hält， 也就是以便让油漆粘得牢，这个词用来表达做某事的目标。 虽然这过程听起来很累人 anstrengend， 但 Maximilian 说他很乐意帮忙。 这里使用了带有固定介系词的动词 helfen bei， 代表在某件事上提供协助。 是的，例如原文说 Ich helfe dir gerne bei deinem Projekt， 我很乐意在你的专案中帮忙。记得 bei 后面要接 dative 受格哦。 今天的装修德文就到这里，大家下次见。